In bastı. Tamam. Ja, wieder an. Hallo, guten Abend. In was ist mein Name? Ich bin als Assistent Ersin auf dieser Station tätig und heute für Sie zuständig. Ich würde gern mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, klar. Also Hauptsache irgendjemand hilft mir. Ich habe solche Schmerzen. Ja, ich würde gern zuerst ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Elke Brummer. Ja, könnten Sie bitte Ihren Nach- und Vornamen buchstabieren? Ja, der Familienname ist Brummer, BRU. Doppel-M-E-R. Und der Vorname ist Elke, ganz kurz. E-L-K-E. Frau Brümmer, wie alt sind Sie? Ich bin 59 Jahre. Wann sind Sie genau geboren? Am 1.2.64. Und 1. Februar? Am Ja. 1. Februar 1964 ist gerade einen Monat her mein Geburtstag, ja. Okay, herzlichen Glückwunsch. Na, danke. Wie groß und wie schwer sind Sie? Oh, ich bin nicht groß. Ich bin nur 1,57 und ich wiege 65 Kilo. Okay. Was führt Sie uns? Was für Beschwerden haben Sie? Ja, ich habe solche starken Schmerzen. Hier auf der linken Seite, so im Rücken. Und das strahlt also bis in den Bauch rein. Und das vor einer Woche hatte ich das schon mal so ein bisschen, aber dann ist es wieder weggegangen. Und jetzt sind die Schmerzen also anhaltend und also das klopft so richtig. Und wie gesagt, es strahlt bis in den Bauch rein und es sind wirklich heftige Schmerzen. Es ist eigentlich so, dass mir auch schon fast schlecht ist vor Schmerzen. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Seit einer Woche, oder? N Nein, Seit vor Anfang? einer Woche war das einmal und dann war es wieder besser. Aber jetzt ist das seit gestern Abend spät. Ja. Und ich habe dann auch mal Temperatur gemessen, weil ich mich so fiebrig gefühlt habe. Und ich hatte dann gestern Abend hatte ich 38,8. Okay, das ist sehr gut. Haben Sie dagegen etwas eingenommen? Medikamente, oder? Nee, erstmal habe ich noch nichts eingenommen. Ich habe gedacht, das geht auch wieder weg, aber die Schmerzen sind also wirklich immer noch sehr heftig. Und es tut mir auch sehr weh, wenn ich auf die Toilette gehe, wenn ich Wasser lassen muss. Und ich muss ständig zur Toilette. Also da kommt immer so ein ganz bisschen und dann tut es so sehr weh, dass man am liebsten das gar nicht machen will, ja. Wie sieht Ihr Urin aus? Das ist hell, blutig. Welche Farbe hat Ihr Urin? Was war das? Ihr Urin? Ja. Der Urin, so genau habe ich mir das nicht angeguckt, aber Blut habe ich da nicht bemerkt, auf keinen Fall, nein. Können Sie bitte diese Beschwerden genau beschreiben? Wie? Ja. Sie haben gesagt, Klopfen, starken Unmut etwa. Wie diese Ja. Beschwerden wellenformig oder haben Sie immer da? Nee, Ja, die sind haben eigentlich ständig, diese Schmerzen, ja. Sie. Dann. Ich danke. Diese Schmerzen schüttern in den Rücken und in den Beinen aus. Habe ich richtig Nein, verstanden? nein, nein. Die Schmerzen sind im Rücken, also so im oberen Rücken, ja, auf der Seite, ja. Und sie strahlen in den Bauch aus. Verstanden, in deinem Buch. Ja. Sind die Schmerzen dauerhaft? Ja. Nicht gehen, okay, ich habe es. Okay. Ist Ihnen übel? Ja. Haben Sie Einbrüche? Nein, nein, ich musste mich nicht übergeben. Ich musste nicht erbrechen. Ich habe das Gefühl, das ist praktisch von den Schmerzen, dass mir schlecht ist. Okay. Gibt es bestimmte Auslöser für diese Schmerzen? Haben Sie bemerkt? Nein, das hat ganz plötzlich angefangen. Also vor einer Woche, da ist es mal gewesen, als ich die Treppe hochgelaufen bin. Da war das ja mal, da habe ich, ne, da habe ich einmal sowas gehabt, dass ich, das ist aber dann wieder weggegangen. Und jetzt ist es aber nicht wieder weggegangen. Waren Sie beim anderen Arzt für diese Beschwerden? Nein, damals ist das ja von alleine weggegangen, habe ich gedacht, okay, hat sich erledigt. Und als es dann jetzt heute Nacht wieder losging, habe ich ja, jetzt muss ich aber mal los, ja. Ist Ihnen schwindelig? Schwindelig ist mir nicht, nö. Haben Sie Veränderungen im Stuhlgang? Haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Durchfall oder sowas? Nö, sowas habe ich nicht, nö. Ja, hat sich der Stuhl in der Liste sehr verändert? Zum Beispiel eine die Farbe Der konsistent. Stuhl? Ja. Nee, das ist immer alles gleich. Sind Ihnen Sodbrennen so aufstoßen aufgefallen? Nein, Sodbrennen. nein, nein, nein, nein, Sodbrennen, sowas habe ich nicht. Haben Sie Brustschmerzen, Herzrasen, Herzstolpern? Herzschmerzen? Nein, ich habe Rückenschmerzen und Bauchschmerzen, aber keine Herzschmerzen. Brustschmerzen, Halsrasen, ich meinte. Sind Ihnen. Brustschmerzen? Ja, Brustschmerzen, Halsrasen. Nein, habe ich nicht. Ich habe Rückenschmerzen. Müssen Sie in der Nacht auf die Toilette gehen? Ja, letzte Nacht musste ich natürlich alle Nase lang auf die Toilette, ja. Und das hat immer so wehgetan, ne? Sind Ihre Beine geschwollen? Haben Sie Ist geschwollene mir nicht Beine? aufgefallen, nö. Hat Ihr Gewicht in der letzten Zeit verändert? Haben Sie ab oder zugenommen? Mein Gewicht hat sich nicht verändert. Nein, nein, leider Gottes. Es könnte ja gut mal runtergehen, aber es ist, tut es nicht. Nein, ich habe nicht abgenommen. Wie ist Ihr Appetit? Ja, also heute schmeckt es mir überhaupt nicht, aber das ist halt, weil ich diese Schmerzen habe. Aber normalerweise ist der nicht so schlecht. Haben Sie Schlafstörungen, Ein- oder Durchschlafstörungen? Normalerweise nicht, aber jetzt bin ich halt, also letzte Nacht habe ich nicht gut geschlafen, weil ich ständig zur Toilette musste. Und eben auch diese Schmerzen hatte ich. Das hat mich schon wach gehalten. Haben Sie Ihr Bewusstsein verloren? Ohnmächtig geworden, oder? Nein, ich bin nicht ohnmächtig geworden, nein. Ist Ihnen irgendwelche Allergien bekannt? Ja, ich habe eine ne Pflasterallergie, so dieses braune Pflaster, da kriege ich so juckende Hautpickelchen. Und dann hat man auch mal festgestellt, dass ich eine Allergie auf Nickel habe. Sind Sie in der Wechseljahre? Ja, logischerweise bei meinem Alter, ne? Ja. Ich meine, das Seit meiste wann? ist schon durch, aber manchmal habe ich noch so ein bisschen Beschwerden, ne? Besuchen Sie regelmäßig Ihre Frauenarzt für Ja, klar, einmal im Vorsorgeuntersuchungen? Jahr gehe ich zur Krebsvorsorge, ja. Ja, war alles in Ordnung? Bisher war immer alles, ja, okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, gegen Corona bin ich geimpft, ja. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland oder hatten Sie eine Reise? Ich war mal in Österreich, aber ein paar Tage, aber das ist auch schon lange her. Okay. Leiden Sie an irgendwelche Krankheiten, von denen ich wissen sollte, wie Zuckerkrankheit, Blutdruck oder? Ja, der Blutdruck ist ein bisschen hoch. Das ist schon seit 5 Jahren. Dann nehme ich Candesartan morgens ein. Okay, wie viel Milligramm? Kann die sein, das ist Dann für mich schon. nehme ich 4 Milligramm. 4 Milligramm. Okay. Haben Sie noch andere Krankheiten? Nö. Leiden Sie noch andere Krankheiten? Ja, okay. Ich habe, nee, sonst habe ich nichts anderes. Nur jetzt Rückenschmerzen habe ich, ja, klar. Ja, wurden Sie schon einmal operiert? Ja, mehrfach, ja. Also als Kind halt, habe ich die Mandeln rausbekommen und den Blinddarm. Und meine Tochter ist auch mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Ja, okay, wann war das? Mit welchem Alter war diese Operation? Mit welchem Alter, Augenblick, also da war ich 34, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Okay. Kaiserschnitt, danach Blinddarmoperation und Und Mandeloperation als Kind, ne? Mandeloperation. Okay. Nehmen Sie noch Medikamente außer Nee, sonst nehme ich nichts. Candesartan? Okay. Haben Sie Kribbeln oder Taubheitsgefühl im Beine? Ist Ihnen Taubheitsgefühl oder Kribbeln am Bein aufgefallen? Meine Beine, da kribbelt nichts, nee. Oder Kribbelgefühl, Taubheitsgefühl aufgefallen? Nein, habe ich, In nee, hab ich Ihnen? nicht, nee. Okay. Haben Sie Probleme beim Laufen, Stehen? Na jetzt, weil mir der Rücken so wehtut, kann ich natürlich kaum laufen, ja, klar. Okay, haben Sie sich verletzt in der Verletzt letzten habe ich Zeit? mich, Ja, nein. haben Sie da hingefallen oder? Nein, nein, nein. Das fing mit einmal ganz von alleine an. Aha. Ja, okay. Haben Sie früher ähnliche Beschwerden? Ich Das habe meinte ich doch nicht gesagt vor einer Kohlarthrose. Woche, dass ich das einmal hatte und dass es aber da wieder weggegangen ist. Rauchen Sie Zigarette? Nee, geraucht habe ich noch nie. Noch nie? Okay, sehr gut. Trinken Sie Alkohol? Ja, hin und wieder trinke ich mal ein Glas Wein oder im Sommer ein Glas Bier oder mal ein Likör, was irgendwie, aber sehr gelegentlich, würde ich da sagen. Okay, bitte nehmen Sie nächste Frage nicht persönlich. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Mit Drogen habe ich keinen Kontakt, Ja, nein. Nein, ja. nein, nein. Okay, jetzt würde ich gern Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Familiengeschichte stellen. Leiden Ihre Eltern an irgendwelche Krankheiten wie Blutdruck, Zuckerkrankheit? Also mein Vater, der hat, da ist bekannt, dass der so eine Herzkrankheit hat, so eine Corona-Herzkrankheit. Und meine Mutter ist schon ja, vor einigen Jahren gestorben. Ja, ganz blöd, die hatte eine Bypass-Operation und das hat sie irgendwie nicht überlebt. Okay, mein Beileid. Haben Sie Geschwister? Geschwister habe ich nicht, nein. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite beim Einwohnermeldeamt. Sind Sie zufrieden mit der Arbeit? Oder haben Sie Ja, Stress? also da ist natürlich immer viel los, aber das macht mir eigentlich Spaß, ja. Okay. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Eine Tochter habe ich, ja. Eine Tochter. Ich Okay. habe ja vom Kaiserschnitt erzählt. Ja. Aha. Ich glaube, sie ist 24 Jahre alt. Ja, genau. Und mit wem leben Sie? Mit der Familie? Ich Ja, die Tochter ist natürlich aus dem Haus, aber ich lebe wohl mit meinem Mann zusammen, ja. Okay. Treiben Sie Sport? Ja. Ja, also hin und wieder gehe ich mal schwimmen im Sommer, aber jetzt im Winter ist mir das zu kalt und jetzt gehe ich gerne mal zügig spazieren, aber so richtig Sport treiben tue ich nicht. Okay. Ich habe meine Fragen, alle meine, ich habe alle meine, Fra meine alle Fragen gestellt. Möchten Sie noch hinzufügen? Oder fragen Sie, haben Sie Fragen an mich? Na, ich würde jetzt halt gerne wissen, was man gegen diese Schmerzen machen kann und woher kommen die so Ja, plötzlich? ich kann noch nicht genau sagen, ja, aber zur Abklärung, wir brauchen erstmal ein paar Untersuchungen, wie körperliche Untersuchung, Blutuntersuchung. Ja, nach dem Geschäft werde ich erstmal Ihnen körperliche Untersuchung, dann Ihr Blutdruck messen und ich nehme Blut, ich lege einen Zugang und nehme Blut. Ja, wir müssen erstmal die Ergebnisse abwarten. Die Ergebnisse dauern ungefähr 30 Minuten. Je nachdem ich Ergebnisse habe, sage ich Ihnen, was Ihnen, Wie was, es weitergeht, wie ja, es ja, genau. weitergeht. Ja, Ja, okay, ja, gut. Bitte, Ja. ja. Gut, ja, dann bin ich ja mal gespannt, was noch so auf mich zukommt, ja. Ja, okay. Okay. Haben Kollegen oder Kolleginnen noch Fragen? Wie stark die Schmerzen? Ah, ja, genau. Ich. Genau. Also die sagt ja, sie hat dolle Schmerzen, ne? Und sie gibt die an mit 8 von 10 auf der Skala. Und genau genommen müsste man da dann auch im Vorfeld sagen, oh, wenn Sie solche starken Schmerzen haben, soll ich Ihnen was gegen die Schmerzen geben oder halten Sie das noch aus bis zum Gesprächsende oder so, ne? Weil, also die hat ja offenbar richtig starke Schmerzen, ne? Könnten Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Sind es drückende, brennende oder ziehende Schmerzen? Drückend, brennend, ziehend. Sie stellen schwierige Fragen. Es sind klopfende, starke Schmerzen. Ich denke mal, sie sind am ehesten drückend, drückend, ziehend, ja, vielleicht so. Haben Sie Fieber? Habe ich gesagt, ja. 38,8. Haben Sie Nackensteifigkeit? Nein, habe ich nicht. Haben Sie Schmerzen beim Wasserlassen? Ja, ordentlich habe ich auch gesagt. Heftige Schmerzen. Deswegen war ich dann ja auch wegen der Schmerzen, war ich dann ja auch ein bisschen ungeduldig als Patientin, als dann auch noch nach dem Herzen gefragt wurde und nach den Beinen und nach Kribbeln. Und da bin ich ja irgendwo ein bisschen ärgerlich geworden, ne? Sind Ihnen Lärmscheu oder Lichtscheu aufgefallen? Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Können wir anfangen, Assassin's Ja, keine Frage. Okay, dann schießen wir los. Gut. Ja. Hallo, guten Abend, Frau Oberärztin. Hallo. Ja, ich habe heute eine neue Patientin aufgenommen. Ich würde gerne Ihnen sie vorstellen. Haben Sie Zeit? Ja, natürlich. Wen haben Sie denn gesehen? Die Patientin heißt Alke Brummer. Sie ist 59 Jahre alt, geboren am 1.12.1964 und 1,57 Meter groß und 65 Kilo schwer. Sie hat sich bei uns heute wegen seit gestern bestehende drückende, klopfende, starke Lumbalgie Rückenschmerzen Vorgestellt? vorgestellt, ja. Sie habe Fieber 38,8 Grad gemessen gestern. Dagegen habe sie keine Medikamente eingenommen. Die Schmerzen wurden in der Bauchschütteln. Sie habe ähnliche Beschwerden vor einer Woche einmal bei Treppe gesteig bei Belastung gehabt. Die Irgendwann. Beschwerden seien mit Nausea einhergegangen. Sie berichtet über Pollaxürü, Düsürü, Nüktürü. Die vegetative Anamnese ergab Yeni sich mi yapıyor? als vegetative Her Anamnese şey diyor, ergab sich inappetans her und insomni wegen dieser Ne diyor? Şey Beschwerden. diyor. Yazık kız. Ama Evet. öğreniyor, Moment öğreniyor. mal, Machen Sie mal eben Ihr Mikro aus, bitte. Hallo, ja, danke. Okay, gut. Ja, jetzt hat es weitergegeben. Ja, sie ist momentan in den Wechseljahren und sie besucht regelmäßig ihre Frauenarzt für Vorsorgeuntersuchungen. Sie hat Allergie gegen Braunes Braunpflaster. Pflaster. Braunes Pflaster. Sie sind vollständig geimpft auf Corona. Die Reiseanamnese ist unauffällig. An Vorerkrankungen leidet sie an arterieller Hypertonie. Sie wurde schon mal wegen Tonsillektomie, Appendektomie und Kaiserschnitt operiert. Sie nehme regelmäßig Candida 4 Milligramm einmal morgens ein. Sie ist nicht Raucherin. Sie trinke gelegentlich ein oder zwei Glas Wein, Likör. Drogenabusus wurde verneint. An der Familienanamnese leide der Vater koronare Herzkrankheit und die Mutter ist vor ein Jahr an Myokardinfarktus während Bypass-Operation verstorben. Sie ist Angestellte beim Einwohneramt. Sie sei verheiratet, lebe mit ihrem Mann und habe eine Tochter. Die anästhesistischen Angaben deuten am ehesten auf eine Pyelonephritis ein. Was Die wäre differenzialdiagnostisch möglich? ja, Harnwegsinfektionen oder Müyergi Hı Zay, hı. Müyergi Zay, o da Kno, yani Nierenstein, ya Halvenstein Ja, wie nennt man das denn? Wie heißt das denn mit dem Fachbegriff? Zay. Jawohl. Ja, okay, gut. Ürolithiasis. Was machen Sie denn diagnostisch mit der Patientin? Ja, ich werde erstmal Ja, körperlich worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? untersuchen. Ich achte Klopfen im linken Bereich, im Flankenbereich. Klopfen ja, ich ja ich ich warte auf Durupschmerzen, Abwehrspannung, Lostatschmerzen oder Klopfende Flackenschmerzen. Kopfschmerz, ja. Ja, Klopfschmerzen. Ja, ich messe auch Vitalparameter wie Blutdruck, Fieber. Ja, Sie haben vergessen, Temperatur, Blutdruck, Fieber, Temperatur, ja, Temperatur. Ja, Blutdruck, Temperatur. Ja, nach der körperlichen Untersuchung möchte ich Blutuntersuchung, Blut abnehmen, im Labor Blutbild, CRP, Blutzucker, Nierenwerte, Nierenwerte und Elektrolytgehalt Ah ja. bestimmen. Was Und machen Sie labortechnisch noch? ja, Ürünstatus. Genau, sehr gut. Ja. Und Röntgenabdomen, hani wahrscheinlich eine Ja. Stein, ja, bestimmen. Und Abdomensonografie. Erst ja, Ja, erst die Sono und dann das Röntgen, ne? ja. Wahrscheinlich von der Reihenfolge. Ja. Erstmal die Sonographie und danach das Röntgen, ne? Ja, okay. Okay. Gut. Ja, wie wäre denn die Therapie in verschiedenen Fällen? Wenn sie Ja, also eine Pyelonephritis hat, was wäre dann die Therapie? erstmal eine großzügige Ja, Flüssigkeitszufuhr. genau. Ja, und Patient hat sehr starke Schmerzen, deswegen Analgetikum. Und je nach Nierenwerte und Kulturantibiogramm werde ich eine Antibiotherapie einsetzen. Ja, Okay. ja. Ja, und wenn sich eine der Differentialdiagnosen bestätigt, dass die zum Beispiel ein Steinproblem hat, was ist Ja. dann? Ja, wenn Steinproblem hat, das kann Stoßwellen, ich sage schon mal, ja, Stoßwellentherapie, dadurch können wir die Steine sehr trümmern, Genau, und dann oder, gehen die ab, ja. ja, oder PI oder Operation, mit Operation Ja, können das wir wäre dann entfernen. die nächste Schritt. Genau, ja. Okay, gut. Ja, dann gucken Sie mal zu, dass die zügig ihren Zugang bekommt, dass die auch ihre Analgesie bekommt. Und halten Sie mich auf dem Laufenden, was mit der Frau Brummer, was Sie da rausbekommen, was dann tatsächlich hinter Ihren Beschwerden steckt. Ja? Okay? Ja. Gut. Ja, dann vielen Dank und bis später, ne? Okay, ah, ja, danke Ja, schön. gut. Ja, was ist mir aufgefallen? Die Zahlen, die Zahlen. Sie hat gesagt, sie ist am 1.2.65 geboren und sie hatte gerade Geburtstag. Und Sie sagen, sie hat am 1.12. Geburtstag. Also, sie hatte am 1.2. Geburtstag. Ha, okay. Ich habe Ja. erst einen zweiten geschrieben, aber falsch ist. Ah. Okay, Güda. Ja, ich habe vor ja. gegeben im Februar, meine 1. Ja, Februar also im wieder Februar hat sie gebracht. Geburtstag, genau. Dann, ich gucke mal so in der Reihe nach, wie es runterkommt. Sie haben unterschlagen die Nickelallergie. Ja, die haben sie der Ärztin nicht verraten. Das war alles okay. Ja, was ein bisschen merkwürdig in der Formulierung war, an der Familienanamnese leidet der Vater an KHK. Also das ist auch so ein Satz, da muss man sich oder so eine Situation, da muss man sich eine gute Formulierung überlegen. Die Frage nach der Familienanamnese ergab für den Vater oder so, ne? Okay. Und das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Das ist sehr, sehr empathisch, dass sie sagen, oh, das tut mir leid, herzliches Beileid, dass die Mutter gestorben ist. Ja, aber gerade wenn das potenziell schon lange Zeit her ist, ja, dann kondoliert man eigentlich nicht mehr. Wenn jetzt jemand sagt, ja, meine Mutter ist letzte Woche gestorben oder vor 2 Monaten oder so, dann sagt man, oh ja, tut mir leid, herzliches Beileid, ja. Aber ich würde das sonst so im Anamnesegespräch nicht machen. Ne? Wenn das jetzt ganz was Tragisches ist, ja, also fällt mir gerade so als eine große Katastrophe ein. Ich habe neulich von jemandem gehört, wo der Zwillingsbruder gestorben ist. Ja, das ist natürlich sowas, wo man dann sagt, oh, das war bestimmt sehr schwer für sie oder so. Ja, aber sonst so, wenn die Eltern also auch jetzt nicht gerade im ganz jugendlichen Alter sterben, da würde man eigentlich nicht mehr kondolieren. Ja, was ich so ein bisschen vermisst habe in Ihrer ersten Beschreibung der Beschwerden, sie beschreibt ja eigentlich einen klassischen und sehr heftigen Flankenschmerz. Sie Ja. können nicht erwarten, dass die Patientin selber den Fachbegriff Flanke benutzt. Sie hat gesagt, da seitlich am Rücken. Das ist keine Lumbalgie, ja, sondern sie beschreibt, wie ich eigentlich den klassischen Flankenschmerz, der in den Bauch reinstrahlt. Ja? Und muss man auch dazu sagen, der Schmerz ist plötzlich aufgetreten. Wofür spricht das? Ja, akut. Der, auch Plötzlich. dass da ein Stein ist. Stein, ja. Ne? Also es ist tatsächlich, es ist ja eine Urolithiasis. Ja? Also, und das ist ja eigentlich markant. Sie hatte schon mal Beschwerden, der Stein hat sich aber wieder irgendwie zurechtgeschüttelt, Schmerzen sind besser geworden. Und jetzt hat sie hochakut ganz starke Schmerzen und das macht so einen Entzündungsschub, ja. Sie kriegt Fieber und stärkste Schmerzen. Ja, das ist mit der Pyelonephritis, meine ich, nicht so richtig zu erklären. Okay. Ne? Ja, meine Ja, darf auch gut. Ironie, ja. Okay. Ja, also das war ja eine ihrer Differentialdiagnosen. Insofern, ne, das ist es dann auch ja wirklich gewesen. Dann, ja, so ganz kleine Augenblick, Treppensteigen. Bitte nicht, ich werde Ihnen körperlich untersuchen, sondern ich werde Sie körperlich untersuchen. Okay, ich werde. Ja. Und genauso, die Schmerzen strahlen in den Bauch aus. Ja? Und nicht in der Bauch. Sind so ein bisschen so diese Grammatikfeinheiten. Und ja, was klasse war, was sie untersuchen wollen, dass da der Urinstatus gleich noch dazu kam. Gut war auch Klopfschmerzen, ne? Aber natürlich gucken sie nicht nur auf der linken Seite, sondern sie gucken auf beiden Seiten, ne? Ja. Bei der körperlichen Untersuchung. Ja. Und ja, was ich eben schon am Anfang gesagt habe, was man sicherlich bei jemandem, der so starke Schmerzen hat, überlegen sollte, ob man da schon im Vorfeld sagt, Schmerzmittel. sollen wir ihnen Schmerzmittel geben, damit sie das aushalten? Oder eben auch, wir machen eben kurz ein paar ganz schnell machbare Untersuchungen, damit wir ihnen zügig ein Schmerzmittel geben können. Das muss man dann in der Prüfung natürlich angepasst machen. Weiß ich jetzt nicht, wie die Prüfer reagieren. Aber ich denke schon, dass sie eigentlich zumindest das Angebot machen müssen. Was mich als Patientin eben eigentlich so ein bisschen gestört hat, das waren ihre vielen Fragen, die an meinen Symptomen so vorbeigingen. Ja, ich habe ihnen ja eigentlich einen sehr klaren Pfad gesagt, wo ich meine Beschwerden habe, und sie haben aber ihr ganzes Programm abgefragt. Ja, und ich denke mal, wenn das eindeutig in eine Richtung geht, ja, dass man erkennen kann, da hat jemand Beschwerden, die mit großer Wahrscheinlichkeit eben in irgendeinem Nierenproblem liegen, ja, klar, dann kann ich noch nach den dicken Beinen fragen, ja, das passt vielleicht noch, aber der würde ich jetzt also Nicht logisch. Okay. bitte? Nicht logisch. Ja, also halt nicht das ganze andere Programm mit abfragen, ne? Was weiß ich, die Kribbelparästhesien zum Beispiel. Das würde ja zu einer Lumbalgie gehören. Ja, da könnte man sich vorstellen, dass man eine Kribbelparästhesie im Bein hat, aber ja, ne? Nicht jetzt bei den Nierenschmerzen. Oder? Da muss mich jetzt jemand korrigieren, wenn ich da was Falsches sage. Ja. Also ich denke, man muss nicht komplett das ganze Programm abfragen, wenn die Symptome so eindeutig in eine Richtung gehen. Ne? Ich habe mich auch gewundert, dass jemand fragte nach Nackensteifigkeit. Ja, eigentlich, ich habe keine Kopfschmerzen angegeben. Was war da der Hintergrund? Das würde mich jetzt mal interessieren, warum der Kollege das gefragt hat. Derjenige, der das gefragt hat, können Sie sich noch mal melden? Ja, ihr habt gefragt. Ja, warum haben Sie das gefragt? Weil sehr starke Schmerzen und die Schmerzen sind im Rücken. Deswegen denke ich, eine Meningitis oder ja, Aber sie hat doch irgend kein bisschen Kopfschmerzen angegeben. ja, aber ich denke, die Schmerzen im Rücken. Deswegen denke ich ja. Deswegen haben Sie also an so eine Nervengeschichte gedacht. Ja, Ah, okay, Nervengeschichte. gut. Ja. Aber also, danke schön, dass Sie das noch geklärt haben. Ja, also. Ja, also für mich klingt es einfach so eindeutig, wenn ich sage, Flankenschmerzen in den Bauch ziehen. Und ich habe ja zusätzlich eigentlich auch sehr typische Symptome beschrieben mit der Pollakysorie und mit den starken Schmerzen beim Wasserlassen. Ne? Und dass da immer nur ganz wenig kommt. Das sind alles Sachen, die für das Nierenproblem und für den Stein sprechen. Na, und dann ist es, meine ich, nicht so, was weiß ich, dann nach Herzklopfen, Herzrasen zu fragen, ja, vielleicht höchstens im Sinne der Infektion oder des Fiebers. Ne? Ja, aber Sie haben das ja auch gemerkt, die Patientin ist ja ein bisschen ungeduldig geworden. Ja. Ne? Und wurde dann ja, habe ich doch nicht, ist doch. Ich habe doch gesagt, ich habe Rückenschmerzen. Ja? Also versuchen Sie wirklich, wenn der Patient was schildert, diese Sachen auch wirklich zu notieren, auch wenn Sie das noch nicht auf Ihrem Zettel haben. Ja, also es ist noch nicht an der Reihe, aber die Patientin schildert ein Symptom. Irgendwas haben sie noch mal gefragt. Augenblick, was war das? Genau, ich habe gesagt, ja, mir ist schlecht vor Schmerzen, ja. Und dann haben sie nachher noch mal gesagt, ist Ihnen übel? Ne? Habe ich doch schon gesagt. Ja. Und auch strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Habe ich auch vorher schon gesagt. Ja, also die Informationen, die Patientin von sich aus gibt, ja, schon wirklich gleich mitverarbeiten und die Fragen dann als abgearbeitet erklären. Ne? Das ist natürlich schwer, wenn die schnell redet. Ich glaube, ich rede schnell, ja. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, kann man dann ja sagen, Sie haben das vorhin erwähnt. Habe ich das richtig verstanden? Okay, Strahlen die Schmerzen aus? Ja, so. Ne? Okay, Ja. ja. Ja. Ja, also das wären so meine Kritikpunkte, dass ich denke, Sie haben ein bisschen zu sehr an Ihrem Schema geklebt, anstatt auf die Patientin mit ihren speziellen Bedürfnissen einzugehen. Aber in der Schilderung gegenüber der Kollegin haben Sie diese ganzen Sachen ja eigentlich auch gar nicht erwähnt. Ne? Da sind Sie eigentlich nur auf die Leitsymptome eingegangen. Sie haben jetzt nicht gesagt, das und das und das wurde verneint. Das haben Sie nicht Ja, gesagt. Ne? ja. Das hatten Sie zwar die Patientin gefragt, die darüber ungeduldig war, aber der Ärztin haben Sie das nicht gesagt. Verstehen Sie? Ja. Okay, gut. Ja. Ja. Ja, also das wären meine Punkte, das würde ich Ihnen jetzt ans Herz legen. Ne? Noch eine Sache. Ja, das ist auch eine sprachliche Feinheit. Ja? Voroperation. Sie haben gesagt, sie wurde wegen Tonsillektomie und Appendektomie operiert. Nee. Sie erhielt eine Tonsillektomie oder bei ihr wurde eine Tonsillektomie und eine Appendektomie durchgeführt. Ja, warum? Ne? Also sie wurde nicht wegen Tonsillektomie operiert, sondern die Operation war eine Tonsillektomie. Ne? Okay. Sie wurde wegen einer Blinddarmentzündung operiert. Okay. Ja, aber und naja gut, der Kaiserschnitt, das ist dann eindeutig. Und sie hatte einen Kaiserschnitt. Oder Sektio Caesarea. Noch besser. Ne? Ja. Gut. Das war nochmal so ein sprachliches Ding, was mir gerade hier noch auf dem Zettel aufgetaucht ist. Ja. Gut. Also ein bisschen sprachliche Feinheiten Nicht klar. könnten kritisiert werden. Damit müssen Sie rechnen, dass die Prüfer da vielleicht auch nochmal nachfragen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, mehr gezielt auf die Beschwerden des Patienten eingehen und nicht unbedingt auf dem ganzen Katalog bestehen. Ja? Okay. Okay. Gut. Dann denke ich mal, sind wir für heute Abend fertig. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Donnerstagabend sind wir schlauer. Das heißt, kann das sein? Ist das schon der? Morgen ist der erste. Nee, Freitag ist Ihre Prüfung, ne? Nein, nein, Donnerstag, zweite. Donnerstag, am zweiten schon. Ja. Ah, ich hatte irgendwie am dritten gedacht. Okay, ja gut. Also Donnerstagabend sind wir klüger. Ja, Ja. gut. Dann alle anderen sehe ich am Donnerstag wieder. Ja, und dann gibt es eine neue Anamnese. Gut. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Ihnen natürlich, ne, ganz viel Erfolg. Ich halte Ihnen die Daumen. Ja, machen Sie es gut. Und ja, alle anderen sehen wir am Donnerstag wieder. Tschüss und schönen Abend für heute. Danke schön, Ne? schönen Abend. Jo, ciao. Jo, ciao.